Liebe den Geruch, Chanel an dir, netter Versuch, es scheint, als wär ich rehabilitiert. Das fängt doch vielversprechend an, wenn ich dir widerstehen kann. Für einen Augenblick hat's funktioniert. Dann zwei Blicke, ein Gedanke, ich hab's nicht wirklich überstanden. Nein sagen kann. Die Bar, ich geh kurz vor dir raus und wart auf dich bei mir zu Haus, damit ganz sicher niemand was mitkriegt. Ich hab mich so nach dir gesehnt und lass die Tür nur angelehnt. Schon wieder hat mein Herz Kopf besiegt. Und ich spür dieses Begehren, kann und will mich nicht mehr wehren. Schon viel zu spät, um jetzt noch umzukehren. Du bist mir immer noch scheißgefährlich. Gegen der liegt kein Null, ganz ehrlich. Denn da ist ein total in deinem Bann, womöglich lebenslang, ziehst du mich magisch an. Du wirst mir immer noch scheiß gefallen.